Zum Teufel! Rief plötzlich Vater Roland. Seit einer Viertelstunde war er ohne Bewegung geblieben, starr die Augen aufs Wasser gerichtet und hatte nur bisweilen mit zartester Bewegung die Angel vom Wassergrunde emporgehoben. Frau Roland saß im Grunde des Schiffes neben Frau Rosemilie, die zu diesem Fischzug eingeladen war. Nun schrak sie empor und wandte ihren Kopf ihrem Mann zu. »Was gibt's, Jerome?« Der Gute schrie wütend, »Nicht das kleinste Aas will anbeißen? Seit Mittag habe ich nichts. Man sollte nur mit Männern angeln gehen. Die Frauen sind immer schuld daran, dass man zu spät anzieht.« Seine beiden Söhne, Pierre und Jean, hielten der eine an Steuer, der andere an Backbord, eine Angel in der Hand, deren Faden um ihren Zeigefinger gewickelt war. Nun begannen sie zu lachen, beide zu gleicher Zeit. Und Jean antwortete, »Du bist nicht gerade liebenswürdig gegen unseren Gastvater.« Herr Roland wurde ganz verwirrt, er entschuldigte sich. »Ich bitte um Verzeihung, Frau Rosemilie, ich bin einmal nicht anders. Ich lade Damen ein, weil ich sie gern um mich sehe. Wenn ich aber Wasser unter mir habe, dann gibt es nur etwas Wichtiges für mich, die Fische.« Frau Roland war ganz wach geworden. Sie sah mit einem entzückten Blick in die Runde, auf den weiten Horizont, auf die Klippen und die See. Sie sagte leise, »Aber ihr habt doch eine Menge gefangen.« Ihr Mann schüttelte den Kopf, was »Nein« bedeutete, warf aber gleichzeitig einen zufriedenen Blick auf den Korb, wo die von den Männern gefangenen Fische sich noch etwas bewegten, mit dem stumpfen Laut der schleimigen Schuppen raschelnd und mit den Flossen plätschernd. Man ahnte ihr ohnmächtiges Mühen, ihr fast lautloses Emporbäumen in der tödlichen Luft. Vater Roland nahm den Korb zwischen seine Knie, senkte ihn etwas, ließ bis an den Rand das silberglänzende Gewimmel der Tiere herangleiten, um in die Tiefe, die untere Lage der Fische sehen zu können, deren Todeskampf jetzt lebhafter wurde. Ein starker Geruch ihrer Leiber, der gesunde Brodem des Meeres, erhob sich aus dem Grunde des gefüllten Korbes. Der alte Angler sog ihn tief ein, als wär's der Duft von Rosen. »Teufel nochmal«, sagte er, »sind die aber frisch.« Dann, »Wie viel hast du gefangen, Doktor?« Sein älterer Sohn, Pierre, ein Mann von 30 Jahren, der einen schwarzen Backenbart nach Art der Beamten trug, mit abrasiertem Schnurr und Kinnbart antwortete, »Nur eine Kleinigkeit, 3 oder 4.« »Und du, Jean?« Jean, ein großer, blonder Mensch mit starkem, blondem Bart, viel jünger als sein Bruder, antwortete lächelnd, »Ungefähr ebenso viel wie Pierre. 3 oder 4.« Sie hatten jedes Mal dieselbe alte Lüge, die den Alten sehr glücklich machte. Er hatte nun die Schnur aufgewickelt, kreuzte seine Arme und erklärte, »Ich will nie mehr nachmittags angeln. Nach 10 Uhr morgens ist nicht mehr viel los, der Fisch beißt nicht mehr an, hält in der Ruhe lieber Siesta.« Der gute Mann sah rings um sich zufrieden, als wäre alles sein. Es war ein ehemaliger Pariser Juwelier, den eine nicht zu überwindende Liebe zum Meer und zum Angelsport aus seinem Kontor gerissen hatte, kaum dass er so viel im Vermögen hatte, um von den Zinsen einigermaßen leben zu können. Er zog sich also als Rentner nach Le Havre zurück, kaufte ein Boot und trieb begeistert Wassersport. Seine beiden Söhne, Pierre und Jean, blieben in Paris, setzten ihre Studien fort und kamen auf Ferien zu ihrem Vater, an dessen Freuden sie dann ihr Teil hatten. Als der Ältere, Pierre, das Gymnasium verlassen hatte, er war 5 Jahre älter als Jean, fühlte er in sich die Neigung zu den verschiedensten Berufen. Er hatte eine nach dem anderen versucht, etwa 1/2 Dutzend, um bald alles satt zu bekommen und einen neuen Plan zu schmieden. Schließlich hatte ihn die Medizin gereizt und er hatte sich so leidenschaftlich an die Arbeit gemacht, dass er sehr bald den Doktorgrad erreichte, wobei ihm durch das Ministerium ein Teil der Studienzeit erlassen wurde. Er war feurig, klug, launenhaft und doch zäh, voll von Utopien und philosophischen Ideen. Jean war ebenso blond wie sein Bruder dunkel, ebenso ruhig wie sein Bruder leidenschaftlich, ebenso sanft wie sein Bruder nachtragend. Er hatte sein juristisches Examen im gleichen Augenblick abgelegt wie der Bruder das ärztliche. Beide erholten sich nun im Kreise der Familie. Beide hatten die Absicht, sich in Le Havre niederzulassen, wenn die Umstände günstig waren. Aber eine dumpfe Eifersucht, ein schlummernder Neid, wie er oft zwischen Brüdern oder Schwestern bis zu ihrem reiferen Alter keimt und bei Gelegenheit einer Heirat oder eines besonderen Glücksfalles für den einen zum Ausbruch kommt, hielt sie ohne Aufhören in einer, wenn auch brüderlichen, nicht eben scharfen Feindseligkeit befangen. Wohl liebten sie sich, aber sie spitzten aufeinander. Pierre, bei Jeans Geburt 5 Jahre alt, hatte damals mit den feindlichen Empfindungen eines jungen Tieres gesehen, wie ein anderes kleines Tier von den Eltern mit offenen Armen empfangen, gepflegt und gehätschelt wurde. Jean war von Kindesbeinen ein Musterbeispiel von Sanftheit, Güte und Gleichmaß des Charakters. Pierre musste es nach und nach überdrüssig werden, das Lob des dicken Jungen anzuhören, dessen Güte ihm nur als Schlappheit, dessen Sanftheit ihm als Dummheit, dessen Wohlwollen ihm als Stumpfsinn erschien. Die Eltern waren friedliche Leute, die für ihre Kinder eine gesicherte, mittelmäßige Stellung in der Welt erhofften. Sie tadelten an ihm seinen Schwanken, seinen Enthusiasmus, seine daneben gegangenen Bemühungen, all den kraftlos verschwendeten Elan, der ihn zu hohen Menschheitsgedanken, zu edlen Menschheitsdiensten getrieben hatte. Seitdem er erwachsen war, sagte man nicht mehr, sieh Jean an und tue wie er. Aber wenn er von Jeans Wirken und Tun hörte, verstand er wohl den Sinn und die Bedeutung, die unter den Worten versteckt waren. Die Mutter war eine gute, ordnungsliebende Hausfrau mit etwas Sentimentalität, eine gute Seele, die freundlich hinter der Kasse sitzt. Sie milderte die ewige Rivalität, die sich Tag für Tag zwischen den Brüdern entspann und die allen Kleinigkeiten des täglichen Lebens entsprang. Ein unbedeutendes Ereignis beunruhigte sie jetzt. Sie hatte Angst vor Verwicklungen, denn sie hatte, während ihre Söhne gerade ihre Studien beendigten, die Bekanntschaft einer Nachbarin gemacht, Frau Rosemilie, Witwe nach einem Kapitän langer Fahrt, der vor 2 Jahren auf hoher See gestorben war. Die Witwe war noch blutjung, 23 Jahre, eine Frau, die dem Leben aus ihrem Instinkt heraus gewachsen war, frei wie ein Tier. Nicht anders, als hätte sie schon alles hinter sich, hätte alle möglichen Ereignisse durchlebt, verstanden und im Geiste ausgewogen und erprobt. Denn sie konnte alles auf der Welt mit ihrem gesunden Menschenverstand und nicht ohne Wohlwollen beurteilen. Nun hatte sie sich daran gewöhnt, zu kommen, ein wenig zu sticken und zu plaudern unter guten Nachbarn, die sie abends gerne bei sich sahen und ihr eine Tasse Tee anboten. Vater Roland, den seine Marineleidenschaft nicht ruhen ließ, fragte sie unaufhörlich nach dem verstorbenen Kapitän aus. Und die neue Freundin erzählte von ihm, seinen Reisen, seinen alten Berichten, ganz ohne Scheu, als kluge Frau, die sich in alles gefügt hat, das Leben liebt und den Tod achtet. Die beiden Söhne fanden bei ihrer Rückkunft die Witwe in der Wohnung der Eltern. Sie begannen sofort, ihr den Hof zu machen, weniger um ihr zu gefallen, als vielmehr in dem Wunsch, den anderen auszustechen. Die Mutter hoffte in ihrem klugen, praktischen Sinn, einer von beiden würde siegen. Denn die junge Dame war reich, aber sie hätte es auch gern gesehen, wenn der Unterlegene sich nicht gegrämt hätte. Frau Rosemilie war blond, hatte blaue Augen, eine Krone von Wuschelhaar, das sich beim leisesten Luftzug kräuselte, und ein flottes, kühnes Wesen, das sogar etwas Herausforderndes hatte und nicht ganz zu ihrem klaren Menschenverstand passte. Sie schien bereits Jean vorzuziehen, dem sie von Natur ähnlicher war. Dies zeigte sich übrigens nur in einer kaum wahrnehmbaren Änderung des Tonfalls und der Blicke, und selbst darin beherrschte sie sich nach Kräften. Sie schien zu ahnen, dass Jeans Ansichten mit ihren harmonieren müssten, während zwischen ihren und Pierres Gedanken eine große Kluft bestand. Wenn sie von den Ansichten des Arztes, von seinen politischen, künstlerischen, moralischen Gedanken sprach, sagte sie manchmal ihre Hirngespinste. Dann sah sie der Arzt mit der kühlen Miene eines Beamten an, der den Frauen den Prozess macht. Allen Frauen, ohne Ausnahme. Diesen armen Dingern. Vor der Rückkehr seiner Söhne hatte Vater Roland die Dame nie zu seinen Fischzügen eingeladen, ebenso wenig wie er seine Frau zum Angeln mitnahm. Denn es war ihm am liebsten, wenn er sich mit Kapitän Bosir vor Tagesanbruch einschiffen konnte, einem Kapitän langer Fahrt AD, den er einmal im Hafen kennengelernt und mit dem er sich innig angefreundet hatte. Dazu kam noch der alte Matrose Papagris, genannt Jean Bart, der die Bewachung des Bootes übernommen hatte. Als an einem Abend der vergangenen Woche einmal Frau Rosemilie, die zufällig zu Tisch gekommen war, angedeutet hatte, das Angeln muss doch sehr interessant sein, da hatte der alte Juwelier geschmeichelt in seiner Passion und vom Wunsche beseelt, sie auch anderen mitzuteilen und Proselyten wie ein Priester zu machen, gesagt, wollen Sie mitkommen? Gewiss. Nächsten Mittwoch? Ja, nächsten Mittwoch. Sind Sie aber auch imstande, schon um 5 Uhr morgens zu fahren? Sie stieß vor Schrecken einen Schrei aus. Nein, das nicht, unmöglich. Er war etwas abgekühlt, zweifelte stark an ihrer Berufung zum Marinesport, fragte aber doch, wann könnten Sie denn fahren? Nun um 9. Nicht früher? Nein, keine Minute früher. Das ist doch ohnehin sehr früh. Der gute Mann zögerte. Zwar würde man nichts heimbringen, denn wenn die Sonne sticht, beißen die Fische nicht mehr an. Aber den zwei Brüdern lag viel daran, die Partie zu arrangieren, alles auf der Stelle festzumachen und in Ordnung zu bringen. So war es gekommen, dass die Perle am nächsten Mittwoch unter den weißen Klippen von La Eve vor Anker ging. Man hatte bis Mittag geangelt, dann geschlafen, dann wieder geangelt, jetzt ohne Resultat. Und erst zu spät hatte Vater Roland bemerkt, dass Frau Rosemilie an nichts lag, als an der Seefahrt als solcher. Und als er sah, dass seine Angelkorken nicht zuckten, hatte er ein energisches »Zum Teufel« hingeworfen, das ebenso den allzu klugen Fischen als der allzu gleichgültigen Witwe zugedacht war.